Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dem Morgenthema, wurde ja eingeladen unter dem Titel Rockmusik, Ursprung, Entwicklung und Wirkungsweise. 50 Jahre Rockmusik haben das Musikempfinden der Menschen im Westen völlig revolutioniert und verändert. Was ist eigentlich Rockmusik? Wie wirkt sie auf das Gehirn des Menschen? Macht Rockmusik dumm? Neuere Ergebnisse aus den Grenzbereichen der Musikwissenschaft und der Gehirnforschung lassen aufhorchen. Manches, das man bisher nur gefühlsmäßig geahnt hatte, lässt sich nun in klare Worte fassen und als Fakten formulieren. Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Es gibt 5 Themenblöcke. Erstens, was ist Rockmusik? Zweitens, über 50 Jahre Geschichte der Rockmusik, 1953 bis 2004. Drittens, zur Botschaft der Rockmusik. Viertens, wie wirkt Rockmusik? Und abschließend, fünftens, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Also erstens, was ist Rockmusik? Die wenigsten könnten heute, wenn man sie fragt, was ist Rockmusik, eine kurze, prägnante Definition abgeben. Es ist erstaunlich, wenn man so Jugendliche fragt, was ist Rockmusik? Die können das nicht genau sagen. Die kennen gewisse Stils, aber was ist Rockmusik? Ich habe versucht, eine Definition zu geben in 4 Punkten. Und nachfolgend werde ich dann die einzelnen Punkte genauer erklären, erläutern, auch die Fremdwörter darin. Aber mal als Übersicht, was ist Rockmusik? Erstens, bei der Rockmusik handelt es sich um populäre Musik, die auf motorischer Rhythmik basiert. Was das ist, kommt gleich. Zweitens, Rockmusik ist normalerweise elektronisch verstärkte Musik und fällt daher im Allgemeinen, nicht immer, aber im Allgemeinen durch hohe Lautstärken auf. Drittens, Rockmusik basiert auf betontem, stampfendem Rhythmus sowie auf Wiederholung und Monotonie. Viertens, Rockmusik ist durch zahlreiche Ekstase auslösende Elemente gekennzeichnet. Sie hat daher bewusstseinseinengende Wirkung auf den Hörer. Nun gehen wir zum ersten Definitionspunkt. Bei der Rockmusik handelt es sich um populäre Musik, die auf motorischer Rhythmik basiert. Motorische Rhythmik ist der Gegensatz zu variabler Atemrhythmik. Ich werde für beides Beispiele bringen. Die motorische Rhythmik ist also eine Rhythmik, bei der jeder Grundschlag immer exakt gleich bleibt, völlig unveränderlich ist. Es geht hier um ein metronomisch zeitstarres Musikmachen. Am besten können wir das mal an einem Beispiel hören. Also ich denke, jeder hat das gemerkt, dass die Zeitschläge sind immer genau gleich. Sie stellen ein Stahlgitter dar, gewissermaßen ein Zeitgefängnis. Und das ist nun ein prinzipieller Unterschied zur europäischen Musik der vergangenen 2000 Jahre. Die vergangene Musik war immer gekennzeichnet durch variable Atemrhythmik. Das heißt, das Tempo ändert sich, und zwar ganz entsprechend der Atmung des Menschen, die ja nicht immer genau im gleichen Tempo verläuft. Und gerade durch diese Variabilität in der Rhythmik entsteht die Ruhe, Spannung und Entspannung. Der Dirigent Ernest Anserme hat zur Taktmotorik gesagt, sie bemisst sich nach der Zeit der Welt, die die Seele ignoriert. Es ist also Musik, die man früher bezeichnet hätte als metronomisch. Man hat vor langer Zeit, in der Zeit von Beethoven, das Metronom erfunden. Da kann man einstellen, sagen wir, Tempo 140 etwa. Und so konnte man die Musikstücke üben, dass man prinzipiell mal das Tempo gleich durchziehen kann. Aber dann hat man immer gelernt, wer so Musik macht, der kann nicht musizieren. Nun muss man das Metronom auf die Seite stellen und das Stück muss atemrhythmisch gespielt werden. Wir dürfen da nicht in einem Zeitgefängnis drin sein. Ich möchte das illustrieren anhand eines Prälude aus den 24 Prälude von Frédéric Chopin, Nummer 4. Wir sehen hier die Noten. Es fällt auf, in der linken Hand wird im Klavier begleitet mit dauernden Achtelschlägen. Jetzt achten Sie aber darauf beim Spielen, wie variabel diese Achtelschläge sind. Also Sie stellen dann vielleicht fest, es gibt kaum einen Achtelschlag, der gleich ist wie der andere. Und es handelt sich hier um ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Stück. Und Sie werden selber merken, wie das gerade mit dieser Rhythmik zusammenhängt. Achten Sie auch darauf, wie verschiedene Noten, die betont sind, nicht durch Anschlagen betont werden, sondern durch ein bisschen zu spät kommen. Werde ich das gleiche Stück nochmals spielen, und zwar mit einer Rockbegleitung, also mit einem gleichbleibenden Stahlgitter als Schlagzeugbegleitung. Und dann werden Sie merken, wie plötzlich diese tiefliegenden seelischen Elemente übergangen werden. Das Ganze ist nur noch ein Stück, das eigentlich direkt aufs Nervensystem wirkt. Also vielleicht hat man hier jetzt gemerkt, das, was der Dirigent Ernest Ansermet gemeint hat, dass also bei dieser Art von Taktmotorik eben so vorgegangen wird, dass es hier um die Zeit der Welt geht, die die Seele ignoriert. Atemrhythmik entspricht den natürlichen Zeitrhythmen des menschlichen Organismus. Der Puls ist so aufgebaut, unsere Herzfrequenz, das hängt natürlich direkt zusammen, die Atmung, auch die Gehirnstromfrequenzen sind so in Perioden aufgebaut und auch unsere menschliche Sprache. Also wenn wir einen Text vorlesen, dann achten wir darauf, dass wir bei Kommas absetzen, atmen, bei einem Punkt mit der Stimme runtergehen, eine Pause machen, wieder neu ansetzen. Das ist Sprache, so wird artikuliert. Und so ist auch überhaupt der menschliche Organismus aufgebaut. Es ist also so, bei der Atemrhythmik darf man nicht irgendwie beliebig das Tempo ändern, sondern jede Veränderung muss vorbereitet sein. Also wenn unser Herzrhythmus so geht, dass plötzlich eine Änderung kommt, dann sind wir herzkrank. Ja? Aber der gesunde Mensch, dort ist es so, die Herzfrequenz ändert sich, aber immer stufenweise, immer vorbereitet. Geht zurück, zieht wieder an, aber nichts Plötzliches, Unvorbereitetes. Nun möchte ich noch ein Beispiel geben für die motorische Rhythmik, indem ich ein Präludium von Bach spiele, das C-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavierband 1. Und auch da wird wieder deutlich, wie also diese feiner liegende seelische Struktur, die der Musik eigentlich dort gegeben ist, für sie vorgesehen ist, wie sie so zerstört und weggetan wird. Nun kann es sein, dass jemand denkt, ja, wenn Bach so gespielt wird, dann ist es plötzlich schöne Musik. Aber wenn man das Gefühl hat, hat man bereits eben ein Musikempfinden, das durch die motorische Rhythmik geprägt worden ist. Aber man muss sagen, die Taktmotorik der Rockmusik ist eigentlich wieder natürlich und destruktiv. Das werde ich noch klar machen. Sie ist wieder natürlich, weil sie entspricht nicht dem Menschen und wie der Mensch aufgebaut ist, um zu hören. Die Taktmotorik der Rockmusik stammt aus den ekstatischen Kulten Afrikas, wie wir noch sehen werden. Nun habe ich bereits gesagt, dass Atemrhythmik auch zusammenhängt mit der Sprache. Die alte Musik war immer geprägt vom Vorbild der Sprache. Also wenn Bach irgendetwas komponiert hat, dann war für ihn das Vorbild, jemand hält eine Rede. Er artikuliert, er atmet dazwischen, er beschleunigt das Tempo der Stimme und gibt wieder nach. Er gliedert. Die europäische Musik wurde wesentlich durch die jüdische Tempelmusik des Alten Testaments geprägt. Sie war atemrhythmisch und aufs Wort zentriert. Darum spricht man von dieser zentrischen Musik des alttestamentlichen Judentums. Nun, es interessiert uns vielleicht, wie hat man zu alttestamentlichen Zeiten gesungen? Wie hat das etwa getönt? Nun, wir können Rückschlüsse ziehen, und zwar von der jüdischen Musik her, wie das Alte Testament vorgelesen wird in der Synagoge. Sie sehen hier rechts oben einen Text aus der Bibel, auf Hebräisch, Josua 1, Vers 1 bis 3. Und es ist so, dass hier nicht nur die Buchstaben stehen im Text, sondern jedes Wort, praktisch jedes Wort oder jede Wortverbindung hat ein spezielles Zeichen mit dabei, das eigentlich eine musikalische Note ist. Ein Zeichen, das eine Melodiefloskel bedeutet. Das ganze Alte Testament ist so überliefert worden und die ursprünglichste Weise, das zu singen, findet man bei den jemenitischen Juden, die also von aller westlichen späteren Entwicklung verschont geblieben waren. Und ich möchte ganz kurz zeigen, wie also dieser Text in der Synagoge der jemenitischen Juden vorgesungen wird, also gelesen wird, indem man das singend rezitiert. Zuerst mal den Text, so wie er ist. Moshe avdi met. V'ata kum avor et ha-yarden hazeh, ata v'chol ha-am hazeh, el ha-aretz asher anochi noten lahem, livnei Yisrael. Gott spricht zu Josua: Mose, mein Knecht, ist gestorben. Und nun, steh auf. Gehe hinüber über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen geben werde, den Söhnen Israels. Das wird also in der Synagoge nicht einfach so vorgelesen, sondern eben ein bisschen gesungen, nach alttestamentlicher Weise. Moshe avdi met, ve'ata kum avor et ha-yarden hazeh, ata v'chol ha-am hazeh, el ha-aretz asher anochi noten lahem livnei Yisrael. Ja, das tönt orientalisch. Aber was Sie gemerkt haben ist, die ganze Melodieführung, die ganze Rhythmik orientiert sich an der Sprache, am Wort. Jetzt möchte ich ein Beispiel noch vorspielen, den Anfang aus der E-Moll-Toccata von Bach. Da hören Sie zuerst lange eigentlich nur Achtelbewegungen. Aber achten Sie darauf, welche Variabilität, welche Freiheit es da gibt, aber genau entsprechend, wie man einen Text rezitiert. Es ist mir wichtig, dass ich das Beispiel nehme von Bach, weil ich vorhin Chopin genommen habe. Da könnte jemand sagen, ja gut, im 19. Jahrhundert in der Romantik, da war man eben so gefühlsvoll, darum war diese Variabilität möglich. Aber im Barock, da ist es doch ein starrer Zeitschlag wie in der Rockmusik. Das stimmt überhaupt nicht. Und wer Barock so spielen würde, der kann eben nicht Barock spielen. Thank you. Also vielleicht hat man jetzt hier gemerkt, wenn man so hört, mit diesem Hintergrundwissen, hört man bei der Toccata jemanden sprechen und er atmet. Es ist atemrhythmisch gespielt. Nun haben wir vielleicht auch gemerkt, durch diese Feinheit, durch dieses Nachgeben, durch dieses Wiederanziehen, durch dieses Innehalten, werden ganz tiefliegende seelische Gefühle des Menschen angesprochen, ausgedrückt und getragen. Was bei der Taktmotorik nicht mehr möglich ist. Diese Ebene kommt nicht mehr heraus. Nun, das war also zum ersten Punkt. Es ist mir ganz wichtig, dass man versteht, was Taktmotorik ist im Unterschied zur Atemrhythmik. Und darum habe ich jetzt hier so viel Zeit darauf verwendet. Weil hier entscheidet sich das ganz Wesentliche von dem, was wir auch im Folgenden noch sehen werden. Zweitens, Rockmusik ist normalerweise elektronisch verstärkte Musik und fällt daher im Allgemeinen durch hohe Lautstärken auf. Da können dann Rockkonzerten und in Diskotheken Lautstärken bis 120 Dezibel. Und wenn es sein muss, sogar noch mehr erreicht werden. 120 Dezibel entspricht einem Düsenmotor über dem Kopf. Nur so nebenbei gesagt. Wir kommen darauf zurück. Drittens, Rockmusik basiert auf betontem, stampfendem Rhythmus sowie auf Wiederholung und Monotonie. Noch einmal ein Beispiel, um wirklich diesen stampfenden Rhythmus zu hören. Und so wird das durchgezogen. In einer gleichbleibenden Kette als Grundschlag. Und dazu wird dann die Rockmusik gemacht. Viertens, Rockmusik ist durch zahlreiche Ekstase auslösende Elemente gekennzeichnet. Sie hat daher eine starke bewusstseinseinengende Wirkung auf den Hörer. Und da gibt es alle Grade bis hin zur Trance und Ekstase. Der Ausdruck Ekstase oder Trance bedeutet rauschhafter Zustand. Eingeengtes Bewusstseinsfeld. Aber da gibt es alle Grade, nicht wahr, genauso wie es beim Alkoholrausch alle Grade gibt. Es gibt die Wirkung des Alkohols ab einem Glas, ab zwei Gläser, ab drei Gläser, ab vier Gläser. Das ist alles fließend, ja, bis zum vollen Rausch, der Stockbesoffenheit. Hier noch ein Beispiel von einem solchen Rockrhythmus mit gewissen Elementen drin, noch zugemischt, die bewusst dazu angetan sind, Ekstase beim Hörer auszulösen. Also nebst dem Grundrhythmus, den wir gehört haben, gab es hier noch beigemischte elektronische Töne in den Höhen, die aber darauf ausgerichtet sind, effektiv das Bewusstsein des Menschen einzuengen. Nun, nach diesen Vorbemerkungen, was ist überhaupt Rockmusik, gehen wir nun zur zweitens Geschichte der Rockmusik 1953 bis 2004. Aber da möchte ich zuerst etwas geistesgeschichtliche Vorgeschichte erzählen. Und zwar die europäische Geistesgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Das war die Zeit von einem Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Er sagte, Gott existiert nicht. Gott ist eine Projektion. Also der Mensch hat mit seinem Gehirn hat eine Projektion vollzogen und ist so auf die Idee eines Gottes gekommen. Das war die Zeit eines Charles Darwin, 1809 bis 1882. Er hat das Buch geschrieben über die Entstehung der Arten und hat damit die Grundlage gelegt für die moderne Evolutionslehre. Er sagt, Wir brauchen keinen Gott, um das Leben zu erklären. Das Leben hat sich von selbst entwickelt, aus innerweltlichen Kräften heraus. Es war die Zeit eines Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Er hat gesagt, Gott ist tot. Damit meinte er nicht, Gott hätte jemals gelebt, aber er wollte sagen, die Idee Gottes ist in unserer Zeit gestorben. Das ist vorbei. Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet durch Glaube an Wissenschaft und Fortschritt. Diese modernen Ideen des 19. Jahrhunderts erobern in Kürze alle Wissenschaftszweige, insbesondere also die intellektuelle Welt. Nun kommen wir zu dem 20. Jahrhundert, das in dem Microsoft-Lexikon Encarta beschrieben wird als das schreckliche 20. Jahrhundert. Ja, das war das Jahrhundert der Weltkriege. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, 10 Millionen Tote. Zum ersten Mal wurden hier chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Warum war das der Erste Weltkrieg? Weil es in der Menschheitsgeschichte dieses Phänomen bisher noch nie gegeben hatte. Das war neu, das war ein Ergebnis der modernen Welt. Und es ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 1945, mit 55 Millionen Toten. Und hier werden zum ersten Mal Atombomben eingesetzt gegen Menschen. Die modernen Ideen des 19. Jahrhunderts erobern im 20. Jahrhundert die Massen. Es kommt zu einer Desorientierung, einer Entfremdung, eine Destabilisierung, zur Auflösung aller Werte. Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Jahren des Wirtschaftswunders in Europa, kommt die Revolution der 60er Jahre. Jugendliche waren enttäuscht über all die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Sie waren enttäuscht über den Rationalismus, wo man meinte, mit dem Verstand werden wir alle Probleme der Welt lösen. Und sie suchten förmlich in dieser Zeit eine Flucht in eine irrationale Welt, in eine Welt der Träume und der Räusche. Genau in dieser Zeit kommt die Rockmusik auf und erlebt ihren Durchbruch. In dieser Zeit kommt das Drogenproblem auf, obwohl es ja Drogen schon immer gab. In dieser Zeit werden östliche Religionen bei uns plötzlich populär. Okkultismus, uralt, aber plötzlich wird das aktuell, interessant und modern. Esoterik. In dieser Zeit, besonders eben seit 1968, dem Jahr des Protestes, kommt es zu einem Bruch mit herkömmlichen Werten. Sexuelle Perversion. Homosexualität wird öffentlich propagiert. Auflösung von Ehe und Familie wird immer mehr zur Normalität. Abtreibung wird propagiert, was zur Folge hat, dass heute jährlich 40 bis 50 Millionen Abtreibungen weltweit vollzogen werden. Nun, das ist diese neue moderne Welt seit den 60er Jahren. Eine Folge des Denkens aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt können wir, wenn wir diesen Hintergrund vor uns haben, zur Entstehung der Rockmusik gehen. Das Schlüsseljahr ist 1953. Da kam nämlich jemand auf die Idee, zwei verschiedene Musikstile, den Rhythm and Blues der Schwarzen in Amerika und die Country Music der Weißen miteinander zu kombinieren. Also, so werden in Amerika europäische und afrikanische Musikelemente miteinander vereinigt. Und so entstand eine ganz neue Musik, die man bisher nicht kannte. Der Rock'n'Roll. Bill Haley war der Erfinder dieser Musik, aber diese Musik wurde erst 1955 in breitem Maß bekannt, und zwar durch einen Film. In dem Film Rock Around the Clock, zu Deutsch Die Saat der Gewalt, wurde diese Musik gespielt. Und sie wurde daher in der Folge zur Hymne der rebellischen Jugend der 50er Jahre. Dieser Song wurde gleich 20 Millionen Mal verkauft. Das war etwas völlig Ungewöhnliches in der damaligen Zeit. Nun, wenn wir die Jahre 1953 bis 2004 anschauen, so haben sich aus dem Rock'n'Roll der 50er Jahre heraus eine unüberschaubare Fülle von verschiedenen Stilrichtungen entwickelt. Da kann man nennen Hard Rock, Psychedelic Rock, Jazz Rock, Heavy Metal, Soft Rock, Soul, Punk, Barock Rock, Reggae, Psychedelic Rock, Beat, Folk, Philly, House, Techno, Funk, Surf, Disco und auch Christian Worship Music. Alle diese Stile sind eine Herausentwicklung aus dem Rock'n'Roll, gehen also geschichtlich auf diese Musik von 1953 zurück. Und was sie alle vereinigt, ist eben der motorische Rhythmus, die motorische Rhythmik, das Zeitgitter, das Zeitgefängnis. 1954 bis 1959, das war die Zeit eben eines Bill Haley, aber auch Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee. Sie bauten eine sich von der Erwachsenenwelt absetzende und gegen sie rebellierende musikalische Jugendkultur mit einem neuen, aggressiven und emotional geladenen Lebensgefühl auf. Wir sehen hier Elvis Presley als Vertreter, hier Chuck Berry. Das waren so die großen Stars der 50er Jahre, über die heute ja die Jugend nicht mehr viel weiß. Das ist Vergangenheit. Hier Little Richard, er war bekannt für laute Musik, aggressiv, emotional geladen. Und diese Aggression kam eben aus der motorischen Rhythmik hervor. Nun gehen wir weiter. 1960, da kommen wir zu den Beatles. Am 27. Dezember 1960 treten die Beatles erstmals im Gemeindesaal eines Liverpooler Vorortes auf. Aber 1964 war ihr Erfolg so vorangeschritten, dass 60% aller in den USA verkauften Singles Beatles-Produktionen waren. Also unglaublich. Die Auftritte der Beatles sorgten sowohl im Fernsehen als auch live für eine bislang unbekannte Massenhysterie unter jugendlichen Fans. Ein völlig neues Phänomen kam da auf. 1960 bis 1970, das waren die Jahre des immensen Wachstums des Musikmarktes. Das war die Zeit der Gruppen wie Pink Floyd, Rolling Stones, Genesis, Birds oder Einzelpersonen wie Janis Joplin, Jimi Hendrix. In dieser Zeit, eben in den 60er Jahren, war das Klima, das geistige Klima im Abendland eben reif für diese Musik. Viele Jugendliche hatten den inneren Wunsch, eine Jagd nach Ekstase, Trance und Rausch unternehmen zu können. Es gab gewaltigen Andrang. Für Konzerte mussten plötzlich Sportarenen gemietet werden. Das war völlig neu, das kannte man nicht bis dahin. Und so kommt es in diesen Jahren zu den Großveranstaltungen wie dem Monterey Pop Festival 1967 oder Woodstock, das man hier auf dem Bild sieht, 1969 mit 300.000 Teilnehmern. Das waren Treffpunkte einer Jugendbewegung, die gegen die Gesellschaft und ihre Werte, auch ihre christlichen Werte protestierte. Und nun, in dieser Bewegung wurden Propaganda gemacht für Drogen, östliche Religionen und Okkultismus. Wir gehen weiter und kommen zu den 70er Jahren. Das war die Zeit des Hard Rock, Heavy Metal und Punk. 1970 war ein wichtiges Jahr. Die Beatles lösen sich auf. Hippie-Idole sterben auf tragische Weise. Das waren Janis Joplin, Jimi Hendrix. Und so kam es zu einer Krise in der Rockkultur. Wie soll das weitergehen? Ist alles doch nicht so blumig und so hoffnungsvoll gewesen, wie wir gemeint haben? Aber in dieser Zeit kommt der Hard Rock auf mit Gruppen wie Led Zeppelin, Black Sabbath. Da kommt auch der Heavy Metal, also Schwermetall wörtlich, auf. Das war bombastisch übersteigerte, höchst aggressive Musik. Wichtige Gruppen waren damals Blue Oyster Cult, Judas Priest, Def Leppard und Motorhead. Der Punkrock erlebt einen Durchbruch am 1.12.1976. Man kann von einer Punk-Explosion durch einen TV, also einen Fernsehauftritt, sprechen. Diese Musik war Propaganda für Ablehnung aller Empfindung für Schönheit. Merkt man, und da war eben auch der motorische Rhythmus war natürlich sehr geeignet, weil er die tiefer liegenden seelischen, nach Schönheit suchenden Gefühle der Seele, die jeder Mensch hat, überspringt. Die 70er Jahre waren auch die Jahre, wo das Disco-Fieber plötzlich ausbrach. Und zwar wieder durch einen Film. Der Tanzfilm Nur Samstagnacht 1977 löste weltweit das Disco-Fieber aus. John Travolta spielte die Rolle von Tony Manero, der aus dem tristen Alltag in die Welt der Diskotheken entfloh. Die Musik damals war geprägt durch die Gruppe der Bee Gees. Der Ausdruck Disco bedeutete Nachtlokale der 70er Jahre, in denen zu Lichteffekten und Platten getanzt wurde. Aber der Begriff bekam dann auch eine neue Bedeutung. Disco bedeutete auch Sound der Nachtschwärmer in Disco-Lokalen. Ab dieser Zeit werden DJs, also Disco-Jockeys, solche, die die Platten im Disco-Lokal beherrschen und mixen und so die Leute, die da sind, nach ihrem Gutdünken in Fahrt bringen oder wieder etwas bremsen, die werden von da an immer wichtiger. Disco-Musik der Bee Gees, Donna Summer, Cool and the Gang, Village People, Bonnie M., aber auch von Michael Jackson, Prince, Madonna, das wurden die großen Stars der Unterhaltungsbranche. Ab Mitte 70er beginnen Jugendliche der Großstadt Ghettos ihre Probleme in motorischen Sprechgesängen zu formulieren. Da kommt der Rap auf. Was vielleicht auffällt beim Rap, er richtet sich nicht nach der Struktur der Sprache, sondern die Sprache wird vergewaltigt nach dem motorischen Rhythmus. Aber man kann es immer noch verstehen, wenigstens. Es gibt andere Vergewaltigungen der Sprachen, wo man nur noch lallt und es hat gar keine Bedeutung mehr. 1985 kommt es zu einem härter instrumentierten Rap und da spricht man von Hip-Hop. Berühmt waren damals die Beastie Boys in diesem Zusammenhang. Es entsteht House, das war eine Verbindung von Disco-Sound, Soul und elektronischer Musik. Acid House, wieder eine Variante, da spielen so quietschende Töne, die man einbringt, eine wichtige Rolle. Die sollen die Menschen in Ekstase bringen. Ende der 80er Jahre kommt es zu einem Durchbruch mit der Techno-Musik. Das hängt damit zusammen, dass der Computer immer wichtiger wird. Ja, die alten PCs, die noch nicht so viel leisten konnten, die hatten ausgedient und wurden durch bessere ersetzt. Und jetzt war plötzlich brachen Möglichkeiten auf, dass man da remixen konnte, Sampling anfertigen konnte. Das hat die ganze Raver-Kultur so richtig zum Durchbruch gebracht. Und dann die großen Ereignisse waren die Love-Parade in Berlin, die Street-Parade in Zürich, ekstatisches Tanzen mit allerspärlichster Bekleidung. Das ist das typische Lebensgefühl dieser Kultur, der Techno- und Raver-Kultur. Anfang der 90er Jahre kommt der Hardcore auf. Das Motto ist, je härter, desto besser. Und eine spätere Entwicklung daraus heraus ist dann die Trance-Musik. Trance, der Name sagt es ja so schon, Trance, Ekstase, Rausch. Das ist das Ziel. Nun, in dieser Entwicklung der vergangenen Jahre ist dann noch zu erwähnen der Trip-Hop. Das ist eine Musik mit narkotisch langsamen Bassschlägen. Also nicht so schnell wie beim Techno, genau das Gegenteil, ganz langsam, aber harte, die im Prinzip genau das Gleiche auslösen, auch wie der Ekstase, aber auf eine andere Art. Eine weitere Entwicklung der vergangenen Jahre war dann der Post-Rock, oder man nennt es auch Retro. Wiedervereinigte alte Gruppen beginnen wieder Musik zu machen, oder junge Bands spielen plötzlich im Stil früherer Musikgenerationen. 60er Jahre werden wieder belebt und so weiter. Aber schließlich möchte ich noch auf eine wichtige Entwicklung hinweisen, das sind die Videoclips. Die spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der ganzen Rockmusikszene heute. Bands und Interpreten produzieren Kurzfilme, in denen sie ihre Songs mit Bildern darstellen. Und dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Visualisierung von Sex, Gewalt und Okkulten. Gefördert wurde das durch Fernsehsender wie MTV, den gibt es übrigens seit 1983, oder Viva und so weiter. Aber durch die Entwicklung der Computer in den letzten Jahren haben diese Videoclips eine ganz neue Form angenommen. Da ist praktisch alles möglich. Das total Verrückte wird durch Computeranimationen entfesselt. Es gibt da Fantasie- und Formengewitter wie im Drogenrausch. Und viele Jugendliche sehen sich diese Videoclips da und an und die Eltern haben überhaupt keine Ahnung, was da geschieht. Vor kurzem wurde in Amerika ein Videoclip über einen falschen Sender gezeigt. Und da kam es ja zu diesem Riesenskandal wegen einer entblößten Frauenbrust. Ganz Amerika war entsetzt. Was soll das? Das haben die Jugendlichen schon längst dauernd gesehen. Stundenlang pro Tag. Hunderte von Videoclips flimmern da über den Bildschirm den Tag aus, Tag ein. Und die Eltern wussten einfach nichts davon. Also hier ist eine Subkultur vorhanden, in der so vieles abgeht, dass man gar nicht mehr wegdenken kann von der Rockmusik. Denn ohne die Videoclips geht heute eigentlich nichts mehr. Wenn also jemand seine Musik wirklich an die Jugend bringen will, muss er das über Videoclips machen. Also, nach dieser Übersicht von etwas mehr als 50 Jahren Musikentwicklung kommen wir drittens zur Botschaft der Rockmusik. Aber ich denke, es wäre gerade gut im Moment, wenn wir jetzt eine Viertelstunde Pause machen zuerst und dann hier einsetzen. Nun kommen wir zu drittens zur Botschaft der Rockmusik. Welche Inhalte und Werte hat diese Musik weitergegeben im Lauf der vergangenen 50 Jahren? Eine erste Botschaft, die genau der Botschaft der 68er entsprach, war erstens freier Sex. Schon das Wort Rock'n'Roll, das ja kurz nach Erfindung dieser neuen Musik geprägt worden ist, weist darauf hin. Rock'n'Roll ist im Englischen ein Ghetto-Wort für Unzucht, Hurerei. Weil man damals ganz spontan den Eindruck hatte, diese Musik stimuliert in diese Richtung. Die Sängerin Grace Slick, man könnte viele hunderte von anderen Beispielen bringen, sie sagte, es ist ganz gleichgültig, was die Texte sagen. All unsere Lieder bedeuten dasselbe. Seid frei in der Liebe, frei im Sex. Der Rockmusiker John Dates sagte, Rock'n'Roll ist 99% Sex. Jan Dury meinte, alles, was mein Körper braucht, ist Sex und Drogen und Rock'n'Roll. Also das sind Insider-Aussagen. Wenn ein Konsument heute sagt, das stimmt überhaupt nicht, muss ich sagen, ja gut, diese Leute wissen das besser. Das sind Leute, die die Spitzenpositionen in dieser Kultur erreicht haben und die sind völlig überzeugt, dass es so ist. Eine zweite Botschaft ist Drogenmissbrauch. Drogen gibt es seit Urzeiten, aber das Drogenproblem im Westen ist seit den 60er Jahren wesentlich durch die Rockmusikszene ausgelöst worden. In einem Standardwerk über Rockmusik wird sogar darauf hingewiesen, dass Rockmusik eigentlich der größte Dealer ist, gewesen ist und immer noch ist. Und es ist ein Dealer, der bis heute nicht geschnappt worden ist. Allgegenwärtig. Unsere ganze Kultur durchdrungen. Eric Clapton erklärte, ein Rockmusiker ohne Drogen ist ein halber Mann. Also es zeigt uns diese enge Verknüpfung dieser Musik. Es war ja so, dass diese großen Konzerte in den 60er Jahren haben so Massenhysterie ausgelöst, die Menschen in Trance gebracht und die Musiker fragten sich, ja, woher kommt das eigentlich? Die waren selber überrascht. Und das hat ihr Interesse an Fragen nach Ekstase und Rausch geweckt und so haben sie Drogen wieder neu entdeckt. Sie haben es ausprobiert, in ihren Texten propagiert und so ist die Drogenwelle ausgelöst worden. Eine Welle, die jetzt nach 50 Jahren noch schlimmer ist als je. Die Rolling Stones sangen in Sticky Fingers, bitte Schwester Morphium, wandle meine Albträume in Träume. Süße Cousine Kokain, lege deine kühle Hand auf meine Stirn. Der Psychologe und Journalist des Tagesanzeigers Jean-Martin Büttner schrieb schon im Oktober 1986, dass die ganze Musikszene von harten Drogen völlig zerfressen ist. Eine dritte Botschaft ist östliche Religionen, Okkultismus und sogar Satanismus. Im Frühjahr 1968 gingen die Beatles zu Maharishi Mahesh Yogi, um von ihm in die transzendentale Meditation eingeführt zu werden. Sie hatten so große Drogenprobleme und wollten davon frei werden mit Hilfe östlicher Therapie. John Lennon erklärte darauf, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die transzendentale Meditation zu verbreiten. Und so kam es denn auch, dass Maharishi Mahesh Yogi nach Europa kommen konnte und sogar seinen Sitz in der Schweiz, auf dem Selisberg, zu unser aller Schande, sei es geklagt, einrichten konnte. Er gewann so einen unheimlichen Einfluss und eine riesige Anhängerschaft. Millionen von Menschen, von jugendlichen Menschen im Westen sind durch diese Reklame der Beatles verseucht worden mit östlicher Mystik. In ihrem Lied Let It Be priesen die Beatles hinduistische Meditation mit Mantras an. Wer den Song nicht richtig kennt, denkt, let it be, das heißt, ja, du musst nicht alles so schwer nehmen im Leben, sei doch ein bisschen cool, nimm es ein bisschen locker vom Hocker und so. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Let it be heißt, lass dich gehen. Wiege dich in einen passiven Zustand. Es heißt dann im Text weiter, whisper words of wisdom. Flüstere Worte der Weisheit. Und damit waren gemeint diese Mantras, das sind Wörter, von denen man normalerweise nicht weiß, was sie bedeuten, die man in der Meditation ständig wiederholen muss. Und durch diese Monotonie der Wörter ohne Bedeutung soll man in einen Trancezustand geraten. Also, let it be, übrigens nur eine, ausnahmsweise ein Rockstück, das nicht motorisch-rhythmisch ist. Ja, gibt's auch. Aber es ist die totale Ausnahme. Aber eine Reklame für hinduistische Meditation. In seinem Song My Sweet Lord, mein süßer Herr, verehrte George Harrison den Hindu-Gott Krishna. Man könnte meinen, beim unbedachten Hinsehen, My Sweet Lord, das ist wahrscheinlich so etwas wie ein Negro Spiritual, so ein geistliches Lied der Schwarzen in Amerika. Ja, es kommt tatsächlich Halleluja drin vor, aber man hört, wie es wechselt von Halleluja im Hintergrundchor zu Hare Krishna. Da sollen auch alle Religionen zusammengemischt werden und hinduistisch durchdrungen werden. Hinduistische Gedanken sind in Songtexten folgender Gruppen und Musiker zu finden. Ganesh Santana, John McLaughlin, Yes, Earth, Wind and Fire, Nina Hagen und viele andere. Der Lead-Gitarrist der Gruppe Led Zeppelin, Jimmy Page, sagte, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein magisches Ritual. Nun, da kann auch ein Konsument heute sagen, das stimmt nicht. Da muss ich sagen, ja, das ist ein Insider, und zwar ein führender Insider, der das gesagt hatte. Und der weiß, wovon er spricht. Der Meatloaf-Komponist Jim Steinman sagte, ich bin schon immer vom Übernatürlichen angezogen worden und weiß, dass Rock das ideale Medium dafür ist. Wenn ich auf die Bühne komme, werde ich besessen. Wieso kommt der Mann auf die Idee zu sagen, diese Musik ist das ideale Medium dafür? Nun, das wusste im Prinzip schon Aleister Crowley, das war ja der größte Satanist des 20. Jahrhunderts, der hat schon in den 1920er Jahren hat er vorgeschlagen, um die Jugend für den Satanismus zu gewinnen, müssen wir eine Musik mit einem motorischen Rhythmus, hat das nicht wörtlich so gesagt, aber in dem Sinn, entwickeln. Und damit kriegen wir sie. Also zu einer Zeit, als es Rockmusik noch überhaupt gar nicht gab. In dem Song Sympathy for the Devil, das heißt übrigens nicht Sympathie für den Teufel, sondern Mitgefühl für den Teufel, beteten die Rolling Stones den Teufel an. Das ist also offene Satansanbetung. Während einem solchen Konzert, wo sie diesen Song vorgebracht haben, wurde auch einmal ein Schwarzer während des Konzerts ermordet. Vom Satanismus geprägte Gruppen sind Black Sabbath, AC/DC, Mötley Crüe, Damon, Mass, Witchfind, Venom, Kiss, Merciful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, Nazareth und so weiter und so fort. Eine vierte Botschaft, die rübergekommen ist. Übrigens betone ich, das sind nicht die einzigen Botschaften, ja? Damit sind nicht alle Texte zusammengefasst, sondern ich betone, was so vier Hauptbotschaften waren, die in 50 Jahren verbreitet worden sind. Eine vierte Botschaft, Egoismus, Rebellion, Gewalt. Schon damals, in den 60ern, drückte Janis Joplin die egoistische Nim-Mentalität, die untrennbar zur Rockkultur gehört, in ihrem Song Get it while you can. Nimm, solange du was kriegen kannst, aus. Sie lebte konsequent nach ihrem Grundsatz: lebe intensiv, liebe heftig, stirb jung. Das ist auch geschehen und das hat ja, wie ich schon erklärt habe, Anfang der 70er Jahre eine erste Krise in der Rockkultur ausgelöst. Nina Hagen sang: ich habe keine Lust, meine Pflichten zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich habe keine Pflichten. Nun, wie stark diese Grundsätze unsere heutige Gesellschaft geprägt haben, das wissen wir, auch wenn wir keine Lehrer sind in der Volksschule. Nun kommen wir bereits zum vierten Block. Wie wirkt Rockmusik? Ich möchte zunächst einmal sprechen über Ekstase, Trance, Bewusstseinsveränderung. Der Hals-Nasen-Ohren-HNO-Facharzt Dr. Eckhard Knaul schrieb zum ekstatischen Charakter der Rockmusik in der Zeitschrift Medizin heute, Jahrgang 82, Nummer 2. Ob im Urwald, wo ja der motorische Rhythmus seit Urzeiten wichtig ist, ob im Urwald oder in der City, immer ist es eine motorische Musik, die durch stete Wiederholung bei Menschen in der Gruppe zu einer Entthronung der Persönlichkeit und zur Auslöschung der Individualität führt. Das kritische, steuernde Bewusstsein wird ausgeschaltet und die kreaturhafte Besessenheit tritt hervor. Die Kontrolle über die Körperfunktionen geht verloren. Ein Zustand der Verzückung mit epilepsieartigen Gliederzuckungen, Heulen, Beißen, Lachen, Einnässen und Zerreißen der Kleider wird als Glücks- und Lusterlebnis empfunden. Was er da schreibt, sind natürlich Extreme, die erreicht worden sind. Und es hängt ja immer damit zusammen, wie viel man diese Musik anhört und in welchem Umfeld. Also diese Extreme werden speziell oder wurden erreicht bei großen Rockkonzerten. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn jemand zu Hause diese Musik anhört. Aber es führt dahin, diese Prinzipien: Entthronung der Persönlichkeit, Auslöschung der Individualität, Einschränkung des kritischen, steuernden Bewusstseins. Das ist wichtig. In der Rockmusik werden verschiedene Stilmittel eingesetzt, um Ekstase zu erzeugen. Also, wie wir schon gesehen haben, harter, durchschlagender, motorischer Beat. Dann spielt die Lautstärke eine sehr große Rolle. Durch die elektronische Verstärkung können eben Lautstärken erreicht werden, die man früher nicht erreichen konnte. Und es ist ja so, bei der natürlichen Musik ohne diese Verstärkung gibt es eine ganz interessante Gesetzmäßigkeit. Nehmen wir zum Beispiel eine Posaune. Die spielt, sagen wir, 60 Dezibel laut. Und jetzt kommt eine zweite Posaune dazu, spielen zusammen. Wie laut wird die Musik? Wir würden sagen, ja, doppelt so laut, ist ja logisch. Nein. Das wäre ja 70 Dezibel. Nicht wahr? Dieses Maß der Lautstärke, Dezibel, ist ein Logarithmus. Also immer 10 dazu ist eine Verdoppelung der Lautstärke. 70 Dezibel ist doppelt so laut wie 60. Aber wenn die zweite Posaune dazu kommt, gleich laut spielt, gibt es noch nicht 70, sondern sagen wir etwa 62,5 Dezibel. Eigenartig, ja? Das ist eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Und wenn dann eine dritte Posaune dazukommt, ist es nicht dreimal so laut, sondern wieder ein bisschen mehr. Aber es ist also nicht so, dass 120 Posaunen einen unerträglichen Lärm ergeben. Aber diese Gesetzmäßigkeit wirkt so und ist wirklich ohrenschützend. Aber sobald wir nun die Elektronik dazunehmen, können wir Lautstärken erreichen, die eine Überforderung unseres Gehörsystems sind. Also das zum Thema Lautstärke. Ein weiteres Element, das Ekstase fördert, Fehlen von stetigem Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Also es wird dort angestrebt, vielleicht von einem ruhigen Anfang, plötzlich wird auf 100 aufgedreht und das wird durchgezogen. Das Ziel ist nicht, den Höher zur Entspannung zu bringen, innerlich, sondern eben auf den Höhepunkt zu bringen und zu halten. Dauernder Gebrauch von Synkopen, das sind Schläge gegen den Grundschlag. Ich möchte das schnell illustrieren. Hier haben wir den Grundschlag. Und nun die Synkopen, die gehen genau gegen diesen Grundschlag. Das sind Synkopen. Das war jetzt ein langsames Beispiel, könnte man auch ganz schnell machen. Dann ein weiteres Element ist Offbeat. Das sind Töne mit überaus geringer Abweichung vom Grundschlag. Das kann man mit Noten gar nicht mehr notieren. Synkopen, das ist ganz normal, kann man problemlos notieren. Aber Offbeat, das sind Töne, die so wenig neben den Zeiteinheiten der Musik sind, sodass man sie gar nicht mehr schreiben kann. Sehr typisch für die Jazzmusik, aber nicht nur dort, eben auch für die Rockmusik. Wir haben jetzt im Jazz zum Beispiel dieses Grundmuster. Und jetzt kommt dazu der Offbeat. Also man weiß, worüber wir überhaupt sprechen. Weiter kommt dauernder Gebrauch von unharmonischen Obertonreihen. Ich komme darauf nochmals zurück und erkläre, was Obertonreihen sind. Aber nur kurz sei angetönt, das Schlagzeug hat im Gegensatz zu den anderen Instrumenten eine unharmonische Obertonreihe, die, wenn sie dauernd eingesetzt wird und nicht nur zum Unterstreichen wie früher, zu einer Überforderung des Gehörs und des Gehirns führt. Aber jetzt gebe ich nur mal zuerst die Übersicht. Weiter eine wechselarme Harmonik. Da konnte es vorkommen, dass die Rolling Stones in einem Live-Konzert 10 Minuten in F-Dur blieben, ohne je die Harmonie zu wechseln. Hingegen nimmt man irgendeinen Choral. Dort ist die Harmonik so dicht, dass normalerweise auf jede Silbe, die gesungen wird, ein neuer Akkord oder eine neue Akkordstellung kommt. Ich kann das kurz illustrieren. Dadurch, dass so oft die Harmonie gewechselt wird, ist es dann auch nicht möglich, ein solches Lied schnell zu singen. Weil das wäre dann eine Überforderung. So dicht sind hier die Harmonien. Das war jetzt noch ein romantisches Beispiel, wo es weniger dicht ist als noch in früheren Zeiten. Ich kann noch das Beispiel bringen, ein feste Burg ist unser Gott, ein Lutherlied. Und da sehen wir, die Harmonien sind noch dichter. Eigentlich auf jede Silbe kommt da wirklich eine andere Harmonie. Jetzt wollte ich das schnell spielen, merkt ihr, das ist nicht mehr zum Anhören. Ja, das ist zu dicht und darum kann man es auch nicht so schnell singen. Aber in der Rockmusik typisch wechselarme Harmonik. Dann Glissandi, das sind so gleitende Töne. Oder Smears, das sind so kleine Glissandi, also nur über eine kurze Strecke. Yeah, yeah. Dirty Notes, das sind unreine Tonhöhen, die bewusst ein bisschen neben der richtigen Tonhöhe gesungen werden. Dann gibt es Scat, das kommt schon aus dem Jazz, sinnlose Silben, die also überhaupt nichts bedeuten. Aber gerade solche sinnlosen Silben, die keine Kommunikation bewirken sollen, die wirken ekstasefördernd. Das kennt man übrigens auch aus dem Schamanismus. Da gibt es Zauber, Medizinmänner, die bringen sich in Ekstase, indem sie quasi Zungenreden praktizieren und dadurch kommen sie erst in die Ekstase. Durch diese Ausdrücke, Silben, die nichts bedeuten, kann man das erreichen. Das wird auch so in der Rockmusik eingesetzt. Dann ekstatische Schreie. Das hat einen Magneteffekt. Wenn auf der Bühne oder auf der CD so ekstatisch geschrien wird, hat das eben einen Nachahmereffekt innerlich. Elektronisch verzerrte Klänge, zum Beispiel durch Rückkopplung. Jimi Hendrix war so ein Spezialist. Mir passiert es auch schon mal, ja, wenn ich da ein bisschen zu nahe komme. Ja, das war jetzt Rückkopplung. Aber Jimi Hendrix war also Fan davon. Und weiter psychedelisch wirkende Background-Klangwände. Im Prinzip sind diese flächigen Klänge genau das Gegenteil von diesem hektischen motorischen Rhythmus. Aber auch die bewirken durch ihre langsame Bewegung, bewirken die Ekstase. Das war ein Element, das man in der hinduistischen Musik seit Urzeiten eingesetzt hat. In der Rockmusik wird gleich beides, was aus dem Osten kommt, was aus Afrika kommt, alles verwertet. Also hier haben wir wirklich Elemente in höchster geballter Form, was man nirgends so zusammengeführt findet. Nun möchte ich hinweisen auf den Zusammenhang zwischen Gehör und Ekstase. Walter Hiss schreibt in Medizin heute, Jahrgang 82, die Hörzellen im menschlichen Gehörsystem reagieren schon auf Reizenergien, die rund 10 Millionen Mal kleiner sind als die beim Berühren. Das Gehör ist also ungleich sensibler als der Tastsinn. Und es ist stärker mit Gefühlen verknüpft als das Sehen. Neurophysiologisch deswegen, weil zwischen dem Ohr und einer Art Gefühlszentrum im Gehirn, dem sogenannten limbischen System, direkte Verbindungen bestehen. An dieser Schaltstelle zwischen Körper und Seele, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, entscheidet sich auch der Effekt von Melodie und Rhythmus einer Musik. Also wir staunen über das Wunder des menschlichen Gehörs. Und nun versteht man, warum das menschliche Gehör eigentlich eingerichtet ist auf sehr, sehr feine, kleine, subtile Nuancen. Und was wir eben in der Rockmusik finden, ist genau das Gegenteil, was nicht das fördern soll, sondern genau das überfordert. An Rockkonzerten und in Diskotheken können, wie schon gesagt, Lautstärken bis zu 120 Dezibel erreicht werden. Wie erklärt, 120 Dezibel entspricht der Lautstärke eines Düsenflugzeugmotors in unmittelbarer Nähe. Die Durchschnittswerte, wohlverstanden, bei Walkman mit Kopfhörern betragen 80 bis 110 Dezibel. 110 ist also die Hälfte von 120. Aber ein halber Düsenmotor über dem Kopf ist ja auch nicht schlecht, oder? Bei Stereoanlagen mit Kopfhörern sind die Lautstärken im Durchschnitt 85 bis 100 Dezibel. Nun kann man das ja fast nicht glauben. Aber trotzdem, das haben also Versicherungsanstalten haben diese Zahlen veröffentlicht, weil sie sehr besorgt sind und am liebsten eben nicht zahlen wollen, da wo sie nicht müssten. Ist ja verständlich. Und darum haben sie da sehr viel Information, gute Information weitergegeben. Nun, es ist fast nicht zum Glauben, aber es gibt ein Gesetz. Je näher die Schallquelle am Gehör ist, desto weniger haben wir Menschen das Gefühl, dass die Lautstärke hoch ist. Nun, das Ideale ist dann erreicht, wenn die Schallquelle im Ohr drin ist, was beim Walkman eben erreicht ist. Da hat man also subjektiv das Gefühl, das ist gar nicht so laut. Aber wenn man es misst, muss man feststellen, sind wir verrückt geworden. 110 Dezibel. Das ist der sichere Weg, um das Gehör zu zerstören. Hohe Lautstärken bewirken einen unwahrscheinlichen Hörstress. Aus den Nebennieren wird dabei das Stresshormon Adrenalin abgegeben. Das ist ja normal. Bei jedem Stress haben wir Adrenalin im Blut. Aber wir gehen auf dieser Spur dann noch etwas weiter. Nun möchte ich erklären, was Hörstress ist durch dichte Obertonreihen. Wie schon erklärt, Schlaginstrumente weisen eine sehr dichte und unharmonische Obertonreihe auf. Durch solche andauernde Gehörbelastung wird eine sehr hohe Anzahl von Gehörzellen gleichzeitig belastet, sodass der Körper auf diese akustische Schrottladung mit Stress abwehrend reagiert. Man kann darüber nachlesen in Spektrum der Wissenschaft, Gehirn- und Nervensystem 1988. Nun erkläre ich, was ist eine harmonische Obertonreihe bei Melodieinstrumenten und auch bei der Stimme. Es ist also so, wenn ich auf dem Klavier dieses tiefe C spiele, dann ist das nicht nur dieser Ton, sondern diesen Ton, den wir da zu hören glauben, das ist der tiefste in einer Reihe und auch der lauteste. Aber zu diesem Ton klingt eine ganze Reihe dazu. Auch wenn ich singe, ist das so. Also wenn ich den Ton singe, na, dann ist dieser Ton der tiefste in einer ganzen Reihe. Aber gleichzeitig, wenn ich diesen Ton singe, ist darin enthalten eine Oktave höher. Also die Obertonreihe ist so aufgebaut. Jetzt haben wir dieses tiefe C. Jetzt klingt aber gleichzeitig in diesem Ton auch dieses C eine Oktave höher mit. Dann ein G, 5 Töne weiter. Dann ein C, 4 Töne weiter. Dann ein E, 3 Töne. G, nochmals 3 Töne, aber eine kleine Terz. Und dann nochmals eine kleine Terz, das B. Jetzt haben wir hier übrigens einen Akkord, den Dominant-Sept-Akkord. Und diese Reihe geht dann noch weiter. In jedem Ton, bei jedem Instrument ist diese Reihe enthalten. Und wir sehen hier gleich, der Dur-Dreiklang ist gar keine menschliche Erfindung, auf dem die ganze harmonische Musik basiert. Das ist schöpfungsgemäß bereits vorgegeben. Man musste also diese Dreiklänge erst entdecken. Nur entdecken, niemals erfinden. Übrigens hat sich die mehrstimmige Musik, wie wir sie kennen, hat sich in keiner Kultur der Welt entwickelt, nur in Europa, im Mittelalter. Und zwar aus der christlichen Musik heraus. Ich habe ja schon angetönt, dass die jüdische Tempelmusik ist durch die ersten Christen nach Europa gekommen und hat hier die heidnische, auch die motorisch-rhythmische heidnische Musik verdrängt in Europa. Zum Beispiel beim Dionysius-Kult und so weiter haben die Leute auch so in Ekstase gebracht. Aber die christliche Musik hat das verdrängt. Und diese christliche Musik wurde dann weiterentwickelt im Rahmen des Christentums, um das Lob Gottes zu erhöhen. Und so erfand man die Mehrstimmigkeit bis hin eben zum vierstimmigen Choral. Und der vierstimmige Choral ist in der Kompositionslehre die Basis für alles Weitere. Die ganze konzertante, symphonische Musik, alles ist erklärbar aus dem vierstimmigen Choralsatz heraus. Darum, wenn man Komposition studiert am Konservatorium, lernt man vierstimmige Sätze schreiben und analysieren und dann kann man die ganze europäische Musik verstehen. Also hier bei den normalen Instrumenten gibt es eine Dur-Obertonreihe, bei den Glocken ist es eine Moll. Und darum, wenn ich zum Beispiel die Obertonreihe einer Glocke spiele auf dem Klavier, ja, dann klingt eine Glocke. Das geht also auf jedem Klavier so. Nun, besteht ein Unterschied bei den Schlaginstrumenten. Dort hat man keine harmonische Obertonreihe, weder Dur noch Moll, sondern da hat man ganze Klangbänder. Das ist dann eben eine akustische Schrottladung. Und es ist so, dass im Gehörsystem sind verschiedene Gehörzellen auf verschiedene Tonhöhen spezialisiert. Man hat also festgestellt, dass gewisse Hörzellen nur auf bestimmte Tonhöhen reagieren. Und sobald dann wieder andere Töne da sind, entspannen die sich, während andere angestrengt werden. Aber beim Schlagzeug ist es so, dass also eine ganz breite Fülle von Gehörzellen gleichzeitig belastet werden. Und wenn nun das Schlagzeug als Dauereinsatz gebraucht wird, ja, dann kommt es zu einer Überforderung des gesamten Zellensystems in Verbindung mit dem Gehör. Also diese hohen Lautstärken und auch diese ständigen unharmonischen Schlagzeug-Obertonreihen bewirken einen unwahrscheinlichen Hörstress. Also neben Nieren wird dabei das Stresshormon Adrenalin abgegeben. Das ist ganz normal bei jedem Stress. Und wir brauchen Stress übrigens. Ein stressloses Leben ist ganz ungesund. Aber was wir nicht brauchen, ist Dauerstress. Das ist schlecht. Also bei dauerndem Stress werden wir krank und wenn wir nie Stress haben, dann werden wir labil und auch krank. Es braucht eben den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Aber nun, im Zusammenhang mit der Rockmusik, bei lang andauerndem, starken Stress kommt es zu einer Überproduktion von Adrenalin. Das Adrenalin kann nicht mehr in einer nützlichen Frist durch Enzyme im Körper abgebaut werden. Und so wird es teilweise in Adrenochrom umgewandelt. Adrenochrom ist jedoch nichts anderes als eine psychedelische, bewusstseinseinengende Droge wie LSD, Mescalin, STP und so weiter. Natürlich viel, viel weniger stark als LSD, aber es ist eine psychedelische Droge. Und nun versteht man, wie eben über diese Musik ein Hochgefühl entstehen kann. Ein angenehmes Gefühl durch eine körpereigene Droge, die aber nicht dafür da ist, für den Normalzustand im Leben. Weiter ist zu sagen, es gibt einen Magneteffekt in den Nervenzellen des Gehirns durch Anpassung an die motorische Rhythmik. Auch die Hirnstromfrequenz, die Atmung, der Puls passt sich dem, was man hört, an. Es ist also ganz interessant, wenn man Leute beim Musikhören untersucht, man nimmt bei ihnen das Tempo der Atmung ab, des Puls, der Gehirnstromfrequenzen und dann stellt man fest, je nachdem, ob die Musik bewegt ist, zum Beispiel ein brandenburgisches Konzert von Bach, in einer bewegten Passage wird die Atmung schnell, intensiv, der Puls steigt, immer ein bisschen versetzt zur Musik, ja? Und so macht der ganze Mensch mit. Nun, bei Rockmusik ist es eben so, dass alle diese Eigenschaften, diese organischen Eigenschaften des Körpers mit aktiviert werden, also Atmung und Puls, aber sogar die Hirnstromfrequenzen werden verändert beim Hören. Darüber hat geschrieben H.H. Decker-Voigt im Handbuch der Musiktherapie. Dieser interessante Magneteffekt. Der Mensch wird richtig gezwungen, sich anzupassen. Und so wird zum Beispiel praktiziert bei Techno. Man beginnt mit einem Grundschlag von 60 Schlägen pro Minuten und zieht das mit dem Computer ganz exakt gleichmäßig hinauf bis auf 160. Und dann steigt tatsächlich der Puls von 60 rauf und kommt bis auf 130 hoch. Durch den Magneteffekt. Durch den gegenrhythmischen Offbeat, den ich ja vorhin gezeigt habe, und durch die Synkopen entsteht eine rhythmische Bewusstseinsspaltung. Oder? Es ist ja eigenartig. In der Rockmusik begibt man sich in ein Zeitgefängnis. Die Schläge sind stur immer gleich. Aber irgendwie ist das doch zu langweilig und als Gegenpol dazu sucht man dann eben gerade das extreme Gegenstück und das sind die Offbeat-Töne. Aber der Gegensatz ist so krass, dass dadurch eigentlich eine rhythmische Bewusstseinsspaltung entsteht im Gehirn. Die nervlichen Reaktionen führen zu erzwungenen körperlichen Bewegungsimpulsen, zwecks Spannungsausgleich. Also wenn jemand beim Hören so zuckt und macht, das ist eine normale Reaktion, die mit diesen Dingen zusammenhängt. Und auch der Drang zum Tanzen wird so eben erregt, ausgelöst. Ja, hier wird das Gehirn programmiert. Starre Rhythmusschemen werden im Gehirn gespeichert. Dies führt zu einer Erwartungshaltung, bei der das Bewusstsein zurücktritt. Darüber hat der Musikhochschuldozent Adolf Graul geschrieben, in Kapitel 38 seines Buches, das nächstens erscheinen wird und das ich sehr, sehr empfehle, Rock, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen. Ein ganz ausführliches, fundiertes Werk soll in diesem Jahr beim Mitternachtsruf erscheinen. Also diese gespeicherten Rhythmusschemen, die werden gebildet durch das ständige Hören. Der Musikgeschmack und das musikalische Schönheitsempfinden wird im Gehirn konditioniert, festgelegt. Man kann deswegen andere Musik dann plötzlich nicht mehr ausstehen. Also sobald Musik irgendwie so atemrhythmisch ist, sagen wir wie eine A-Dur-Sonate von Mozart, finden wir das irgendwie dumm und kindisch und weiß nicht was. Ja, so etwa aus dem Gedächtnis. Aber das findet man unmöglich. Und daraus erklärt sich bei manchen Rockmusikhörern, regelmäßigen Hörern, Hass auf klassische Musik. Weil das Gehirn checkt ab, was man hört, stimmt das mit diesen motorischen Schemen überein oder nicht? Und sobald es nicht übereinstimmt, wird es abgelehnt. Wenn es übereinstimmt, kann man es akzeptieren. Das heißt natürlich nicht, dass man jeden Stil in der Rockmusik gleich liebt. Aber die Ablehnung gegenüber dem Atemrhythmischen ist so im Gehirn vorgegeben. Man hat das ausprobiert, wirkungsvoll. Da gab es so bessere Geschäfte einer Stadt und Jugendliche, die dauernd da herumlungerten. Man wusste sich nicht zu helfen, wie soll man die vertreiben? Die waren unerwünscht. Und so hat man begonnen, klassische Musik laufen zu lassen über Lautsprecher. Hat besser gewirkt als Polizei. Ja, also das war jetzt nicht ein Tipp, sondern das war nur eine Illustration, ja? Wir sollen an der Jugend interessiert sein und sie nicht wegjagen. Nun, ein weiterer Punkt, der so in den vergangenen Jahren deutlich gemacht wurde, ist folgender. Der Sakkulus, das ist ein Zentrum für Lustgefühle im Gehirn, auch für Sexualität, wird durch Lautstärken oberhalb von 90 Dezibel stimuliert. Nachzulesen in Bild der Wissenschaft, Februar 2000. Nun versteht man plötzlich, warum solche großen Rockmusiker gesagt haben, diese Musik ist 99% Sex. Man kann das nachvollziehen von der Medizin her. Die Stimulierung von sexuellen Empfindungen, getrennt von ehelichen Treuebeziehungen, führt aber hin zur Unzucht. Und darin liegt eine ganz gewaltige Gefährdung dieser Musik. Taktmotorik allgemein wirkt bewirkt also körperlich empfundene Lustgefühle, unter anderem eben sexuelle Gefühle, und hat darum eben eine enthemmende Wirkung. Also das ist ein Mittel, um das natürliche Schamgefühl runterzusetzen. Ein Mittel, das man auch oft einsetzt in der Rockmusik, das sind die hauchenden Stimmen, die das Mikrofon förmlich fressen. Da wird gewissermaßen gegenüber dem Hörer eine so kleine und eine intime Distanz eingenommen, die letztlich etwas Sexuelles in sich hat. Denn wenn wir miteinander so sprechen, unter Bekannten, kommen wir uns nicht näher als, sagen wir, von Kopf zu Kopf 60 Zentimeter. In der Soziologie nennt man das den sozialen Abstand. Ja? Und es gibt Leute, die machen das irgendwie unbewusst, übertreten sie diesen Abstand und kommen da bis 20 Zentimeter an den Kopf ran. Das empfindet man als unangenehm. Außer es sei meine eigene Frau, da darf sie noch näher kommen. Aber es gibt so eine Distanz. Freundschaft geht bis 60, 50 Zentimeter. Ja, man kann das nicht ganz genau auf den Millimeter genau sagen. Aber wir spüren das förmlich, da wird eine Distanz überschritten. Und in dieser Musik wird eben gerade dieses Flüstern, Hauchen oft eingesetzt, das gerade stimuliert, dass der Sprechende, der Singende ein paar Zentimeter am Kopf ist. Ja? Und wieder auf einer ganz anderen Ebene, das ekstatische Schreien, auch das hat eben einen Zusammenhang mit sexuellen Gefühlen, die da eben provoziert werden sollen auf diese Weise. Nun, ein ganz hartes Wort. Und ich bin mir bewusst, dieser Vortrag zerstört vielleicht manchen das Weltbild. Und das ist schon etwas, das mache ich nicht mit Leichtigkeit. Das ist etwas Schlimmes, wenn man eben das Weltbild zusammenschlägt. Rockmusik macht dumm. Darf man so etwas sagen? Nun, Schreckenberg, das ist ein Neurobiologe vom George and Kurt College in Lakewood, und auch Bird, ein Physiker der Fayette Dickinson University in Rutherford, die haben folgende Ergebnisse veröffentlicht nach ihren Untersuchungen. Lern- und Orientierungsfähigkeit bei Mäusen nahm bei motorischer Rhythmik, also das entspricht Rockmusik, drastisch ab. Übermittlungssubstanzen in den Nervensynapsen wurden blockiert. Das Gehirngewebe veränderte sich. Das kann man also alles nachlesen bei Lipkin, Insight, April 1988. Und es war so, dass diese Mäuse zum Beispiel Mühe hatten, die Futterquellen zu finden, unter dem Einfluss des motorischen Rhythmus. Aber bei atemrhythmischer Musik war das nicht so. Also es geht nicht mal um die Frage Rock oder klassisch, es geht darum um die Frage motorisch oder atemrhythmisch. Dort entscheidet sich das Wesentliche. Ich hoffe, dass man das wirklich gut versteht. Denn es ist ja so, dass auch klassische Musik kann mal motorisch-rhythmisch sein. Das kommt praktisch nie vor. Aber zum Beispiel der Bolero von Ravel, das ist nichts anderes als motorische Rhythmik. Man kann aber nicht sagen, das ist Rockmusik, es ist klassische Musik. Ja, da hat man also 20 Minuten lang den gleichen Rhythmus. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da 20 Minuten. Es beginnt so mit ganz leise und immer mehr Instrumente aus dem Orchester, aus dem Sinfonieorchester kommen dazu. Es wird immer lauter, immer intensiver. 20 Minuten die gleiche Melodie und der gleiche Rhythmus, den ich jetzt vorgetragen habe. Und nachher, es bleibt in C-Dur, nachher gibt es eine Rückung nach E-Dur und dann ist die Ekstase da. Also das ist genau das gleiche Prinzip. Nun, ein starker Beat kann den hypokampalen Theta-Rhythmus im Gehirn störend durcheinanderbringen. Infolge der nervlich bedingten Verbindungen rhythmischer Übertragungen bis zum Gedächtnisspeicher. Und es ist auch so, dass also klinische Untersuchungen von Dr. Diamond in den USA gezeigt haben, dass es eine Steigerung der schulischen Leistungen nach Rockmusikabstinenz gibt. Man hat dem also viele Kinder gebracht, wo man dachte, die sind vielleicht POS, ADS, wie man dem auch sagen will, und sie haben Lernschwierigkeiten und so weiter. Und er hat also bei Hunderten von Beispielen erprobt, er hat den Eltern gesagt, die Kinder dürfen nicht mehr Rockmusik hören. Und das hat in kurzer Zeit zu deutlichen Verbesserungen in den Leistungen geführt. Also Rockmusik macht tatsächlich dumm. Etwas hart ausgedrückt. Nun kommen wir fünftens zum Thema, was sagt die Bibel? Ganz allgemein lesen wir in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Römer waren Christen, die Jesus Christus als ihren Erlöser ganz bewusst in ihr Leben aufgenommen haben. Und nun, in Römer 12 zeigt Paulus den Christen, ihr sollt euch nicht dem Zeitlauf, dem Zeitgeist anpassen. Der Ausdruck Welt, griechisch Aion, bedeutet eben Welt, Zeitlauf, Zeitgeist. Christen sollen also in einem Prozess ab ihrer Hinwendung zu Christus hin, sollen sie in ihrem Denken erneuert und umgewandelt werden, damit sie immer mehr verstehen, was eigentlich Gott will, was Gottes Wille ist. Also da können wir uns nun die Frage stellen, der Zeitgeist der vergangenen 50 Jahre, wie stark hat der uns persönlich beeinflusst, verändert und geprägt? Das ist also nicht nur die Musik an sich, sondern verbunden mit dem ganzen Lebensstil, mit den ganzen Botschaften, die in den vergangenen 50 Jahren verbreitet worden sind. Wie stark sind wir davon geprägt worden? Nun, die Christen werden aufgerufen, seid nicht gleichförmig, sondern werdet in einen Prozess umgewandelt durch die Erneuerung eures Denkens. In 1. Korinther 6, 18 bis 19 heißt es, flieht die Hurerei. Ich muss erklären, für Hurerei steht im Grundtext das griechische Wort Porneia. Und das bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehebeziehung. Auch Homosexualität, auch vorehelichen Verkehr, alles. Und nun, die Bibel ruft die Christen auf, flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Nun, Unzucht, freie Sexualität außerhalb dem Bereich der Ehe, den Gott dem Menschen gegeben hat, als ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Himmels an uns Menschen, außerhalb dieses Bereiches haben wir die Unzucht, den Missbrauch. Und davor warnt die Bibel uns Menschen eindringlich, weil diese Sünde uns Menschen zerstört. Was sagt die Bibel zu Trance und Ekstase? Nun, in 2. Timotheus 4, Vers 5 ermutigt Paulus den jungen Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Das mit nüchtern sein, übersetzte Verb, auf Griechisch Nepho, bedeutet gemäß dem Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer Folgendes. Nepho. Frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Damit ist die Antwort schon gegeben. Also die Ekstase soll vermieden werden durch den Christen. Und bedenken wir, die Christian Worship Music, die ja Eingang gefunden hat in unzähligen Tausenden von Kirchen und Gemeinden, das ist eine Musik, die kommt auch aus dem Rock'n'Roll heraus, wie ich das erklärt habe. Und ihr Ziel ist eben auch, aber im Gottesdienst eben solche Gefühle von geistiger und seelischer Trunkenheit zu erzeugen. Aber das steht ausdrücklich im Gegensatz zu einem biblischen Gebot. Es steht hier nicht, es ist besser, wenn man das nicht so macht. Aber jeden das Seine und jeder hat ein bisschen einen anderen kulturellen Hintergrund. Nein, es ist in Befehlsform ein neutestamentliches Gebot. Du aber sei nüchtern in allem. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Hier wird die Nüchternheit gerade betont in Verbindung mit dem Beten, mit Gott sprechen, aber nicht in einer ekstatischen, seelischen, geistigen Trunkenheit, nicht in einem produzierten Überschwang drin, nicht in einer produzierten Leidenschaft und Überstürzung drin. 11-mal findet man im Neuen Testament einen Aufruf zur Nüchternheit. 1. Korinther 15, 34, 1. Thessalonicher 5, 6, 8, 1. Timotheus 3, Vers 2 und 11, 2. Timotheus 2, Vers 26, 4, Vers 5, Titus 2, Vers 2, 1. Petrus 1, Vers 13, 4, Vers 7, 5, Vers 8. Wem eine Stelle nicht reicht, der kann also noch 10 andere dazu nehmen, ja? Das ist überdeutlich. Die Bibel spricht aber auch über geistlichen Gesang. Epheser 5, 15 bis 20. Passt nun auf, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Nicht wahr? Mit dem Geist erfüllt werden ist genau das Gegenteil von Rauschzustand. Das ist gerade der Gegensatz dazu. Werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier werden drei verschiedene Liedtypen erwähnt. Psalmen, Lobliedern, Hymnen und geistliche Lieder. Der Begriff Psalmen geht ganz direkt zurück auf die alttestamentliche Musik, die eben nicht motorisch-rhythmisch, sondern atemrhythmisch geprägt war. Christliche Musik ist atemrhythmische Musik. Und da brauche ich nicht zu sagen, der und der Stil. Es geht nicht um diese Frage. Die Bibel sagt uns nicht, dieser Stil ist der christliche Stil. Aber es muss atemrhythmische Musik sein. Es gibt moderne christliche Musik, die in unserer Zeit komponiert worden ist, mit Texten, die die Menschen heute verstehen, aber die nicht motorisch-rhythmisch ist. Dort ist der entscheidende Punkt. Nun, ich möchte schließen, wenn wir das alles so überblicken, sehen wir, Rockmusik, das ist nicht einfach so eine Nebensache, sondern das ist etwas, was unser ganzes Leben, unsere ganze Kultur der 50 vergangenen Jahre ganz entscheidend geprägt und verändert hat. Und wir sind alle in diesem Spannungsfeld aufgewachsen. Die einen voll drin, die anderen daneben und kamen dann hinein und so weiter und so fort. Aber wir sind alle damit konfrontiert worden und mussten irgendwie uns damit auseinandersetzen und den Weg finden. Nun, was uns deutlich geworden ist, diese Musik ist entstanden, ist populär geworden in der Zeit, wo wir hier in Europa eine riesige geistliche Krise durchgemacht haben, die 60er Jahren. Es war eine innere Krise. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür sind wir eigentlich da? Und wenn wir zurückblicken, unsere westliche Kultur, die sich immer mehr von Gott und der Bibel entfernt hat, die hat uns in die Sackgasse gebracht. Und so kam die Frage, wie können wir aus dieser Sackgasse hinausgehen? Und viele haben eben diesen Weg gewählt von Rockmusik, Drogen, östlicher Mystik und so weiter. Und sie sind nicht glücklich geworden. Unsere Gesellschaft ist daran und kämpft, wie können wir diese Probleme lösen? Und wir realisieren, niemand kann's. Am besten legalisiert man halt die Drogen, ja? So wird argumentiert. Aber wir haben in der Bibel wirklich die Botschaft, die uns zeigt, wie wir aus der Krise herauskommen. Und das geht nur, indem wir zu Gott und seinem Wort ganz persönlich zurückkehren. Wenn wir unser Leben voller Schuld vor Jesus Christus im Gebet aufdecken und ihn um Vergebung bitten und ihm danken, dass er stellvertretend für unsere Schuld als der Gerechte für uns Ungerechte am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und so können wir wirklich erfahren, was der Sinn des Lebens ist. Ein erfülltes Leben, das eben keine Ekstase und keine Trance braucht. Das brauchten die Jugendlichen ab den 60er Jahren, weil sie nichts wussten von einer erfüllenden Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und wenn wir Christen geworden sind, dann haben wir eben eine ganz wichtige Aufgabe, uns hier zurechtzufinden und uns ganz klar von dem, was im Grunde genommen nichts anderes als Heidentum ist, abzugrenzen und eine Musik zu praktizieren, die eine wirkliche Alternative ist dazu. Und da geht es nicht um die Stilfrage, es geht um die Frage motorisch-rhythmisch oder atemrhythmisch. Natürlich, damit wird natürlich fast alles in der Rockmusik zerstört. Das ist mir schon klar. Aber dort ist der Punkt, es geht also nicht um den Stil. Man muss nicht plötzlich denken, wenn ich Choräle des 16. Jahrhunderts aus der Reformation nicht von Herzen liebe, dann bin ich völlig daneben. Es geht überhaupt nicht um das. Aber es geht, dass wir verstehen, was die Bibel meint mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Und wir machen die Erfahrung in der Familie, wie können wir Kindern helfen auf diesem Gebiet, wenn wir sie fördern im Musikunterricht, dass sie ein Instrument lernen, ab der ersten, zweiten, dritten Klasse, Primarschule, dann lernen sie eine Musik kennen, die atemrhythmisch ist. Und dadurch wird ihr Schönheitsempfinden von daher geprägt und gefördert. Und das kann effektiv, das haben wir bei unseren Kindern so erlebt, das kann dann wirklich eine Mauer sein, ein Schutz, dass Kinder sagen, das interessiert sie überhaupt gar nicht. Diese motorische Rhythmik und dieses Ekstatische. Die suchen wirklich das, was die tiefen, feinen, seelischen Regungen angeht, die wir haben, von Gott geschenkt, und dass wir sie auch musikalisch durch Singen und Musizieren zum Ausdruck bringen können. Übrigens in unserem Vers Epheser 5, 19 wird vom Singen gesprochen, aber auch vom Spielen. Singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Und spielend, das griechische Wort psallo, meint effektiv die Saiten eines Instrumentes rupfen. Also hier wird der instrumentale Gebrauch in Verbindung mit der christlichen Musik im Neuen Testament ganz klar gefördert und dazu ermutigt. Singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Danke.